alles aus. Der Wind, der streichelt die Haut. Du warst gut gebaut und nicht unsichtbar. Wenn ich erzähle, warum ich dich mag, dann fang ich am besten bei den Fehlern an, die du trägst und die du lebst mit voller Leidenschaft. Es ist der Tag, der dich legt auf eine Wolke des Lichts. Und wenn du fällst, dann in die Nacht. Unsere Träume zerstören das Nichts. Du wirst geliebt und weißt nicht von wem. Und wie stark diese Gefühle sind. Die Architektur des Herzens sieht und die Augen bleiben blind. Glaubte dich zu sehen in den Bildern. Glaubte dich zu sehen am Firmament. Zwischen all den Dingen, die da glitzern. Zwischen all den Flächen endloser Nacht. Ich hoff, dich dort zu finden. Ich hab so oft an dich gedacht. Du wirst geliebt und weißt nicht, von wem und wie stark diese Gefühle sind, die Architektur des Herzens sieht.